Abschnitt 22 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel. Wilson fuhr in seine Kleider und machte sich gleich ans Werk. Er war jetzt völlig wach und arbeitete wie mit Dampfkraft. Seine große, hoffnungsreiche Entdeckung hatte ihn neu gestärkt und jedes Gefühl der Ermüdung mit einem Schlage vertrieben. Von einer Anzahl seiner Protokolle fertigte er sorgfältig ausgeführte Zeichnungen an und vergrößerte sie aufs Zehnfache mittels des Storchschnabels. Diese vergrößerten Aufnahmen zeichnete er auf weißen Pappendeckel und zog jede einzelne Linie in dem verworrenen Labyrinth von Schlingen, Strichen und Bogen mit Tinte nach, um das Muster des Protokolls mit voller Deutlichkeit zum Vorschein zu bringen. Ein ungeübtes Auge konnte vielleicht an den Originalabdrücken auf den Glasplatten nur geringe Unterschiede entdecken, aber bei zehnfacher Vergrößerung glichen sie der Faser eines querdurchsägten Holzblocks, und wer nicht blind war, musste selbst bei einer Entfernung von mehreren Fuß auf den ersten Blick erkennen, dass nicht eins der Muster mit dem anderen übereinstimmte. Als Wilson endlich seine mühsame und schwierige Arbeit beendet hatte, ordnete er die einzelnen Blätter, so dass sie eine fortschreitende Reihenfolge bildeten, und fügte noch ein Paket vergrößerter Aufnahmen hinzu, die er im Laufe der Jahre von Zeit zu Zeit gemacht hatte. Die Nacht verging darüber und es war schon heller lichter Tag geworden. Er nahm sich kaum Zeit, einen Bissen zum Frühstück zu essen. Es schlug 9 Uhr. Die Gerichtssitzung sollte beginnen. 10 Minuten später saß er dort mit den Protokollen auf seinem Platz. Tom Driscoll stieß seinen Nachbar heimlich mit dem Ellbogen. »Seht nur«, sagte er, auf die Pappblätter weisend, »was der Querkopf für ein gewiegter Geschäftsmann ist. Er denkt, wenn er auch den Prozess nicht gewinnt, kann er doch die gute Gelegenheit benutzen, seine Palastfensterverzierungen unentgeltlich bekannt zu machen.« Die Ankunft der 3 Zeuginnen hatte sich verzögert, und als man dies Wilson mitteilte, stand er auf und erklärte, er werde vermutlich überhaupt auf ihre Vernehmung verzichten. »Er streicht die Segel«, murmelte die belustigte Menge. »Er duckt sich, ohne auch nur einen Hieb zu wagen.« »Ich habe andere Beweise«, fuhr Wilson fort, »die ich für besser halte.« Das Interesse wuchs, ein Gemurmel der Verwunderung ließ sich hören, aus dem auch etwas wie Enttäuschung klang. Damit es nicht den Anschein hat, als wünsche ich den Gerichtshof mit dieser Nachricht zu überraschen, will ich zu meiner Rechtfertigung sagen, dass ich die Beweise selbst erst gestern noch am späten Abend entdeckt habe und seitdem bis vor einer halben Stunde mit der Untersuchung und Anordnung des Materials beschäftigt gewesen bin. Ich werde mir sogleich erlauben, es vorzulegen. Zuerst aber gestatten Sie mir wohl noch einige einleitende Worte. Der Hohe Gerichtshof wird mir beipflichten, dass der Hauptpunkt, auf den sich die Anklage stützt, auf den sie den größten Nachdruck legt und den sie mit, ich darf wohl sagen, herausfordernder Feindseligkeit in den Vordergrund stellt, in der Annahme zu finden ist, dass derjenige, dessen blutige Fingerspur wir auf dem Griff des indischen Dolchmessers sehen, und kein anderer, den Mord verübt hat. Hier machte Wilson eine Pause, um mit dem, was er sagen wollte, einen größeren Eindruck zu erzielen, und fügte dann gelassen hinzu, mit dieser Behauptung sind wir einverstanden. Das kam völlig unerwartet. Kein Mensch war auf dieses Zugeständnis vorbereitet. Von allen Seiten erhob sich ein Gewirr verwunderter Stimmen und man hörte hier und da die Äußerung fallen, der Rechtsanwalt müsse wohl vor Überanstrengung den Verstand verloren haben. Selbst der im Staatsdienst ergraute Richter, der beim Strafverfahren auf allerlei Rechtskniffe und verborgenes Geschütz aus dem Hinterhalt vorbereitet war, wusste nicht, ob er seinen Ohren trauen dürfe und erkundigte sich, was der Verteidigter gesagt habe. Howards Gesicht blieb zwar unbeweglich, aber seine ganze Haltung verriet, dass er einen Augenblick etwas von seiner sorglosen Zuversicht eingebüßt hatte. »Wir sind nicht nur mit der Behauptung einverstanden«, fuhr Wilson fort, »sondern auch bereit, sie aufs Angelegentlichste zu unterstützen. Ich werde seinerzeit auf diesen Punkt wieder zurückkommen und möchte jetzt Ihre Aufmerksamkeit noch auf mehrere andere Umstände lenken.« Er hatte beschlossen, in Betreff der Beweggründe des Mordes einige kühne Schlussfolgerungen zu wagen, um etwaige Lücken in der Beweisführung auszufüllen. Traf er das Richtige, so würde es von Nutzen sein und im gegengesetzten Fall wenig schaden. Meiner Ansicht nach deuten verschiedene Einzelheiten darauf hin, dass der Mord aus ganz anderen Gründen begangen wurde, als die Klage für gut findet anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass es keine Tat der Rache war, sondern ein Raubmord. Den angeklagten Brüdern war mitgeteilt worden, dass einer von ihnen dem Richter Driscoll bei der nächsten Begegnung zu Leibe gehen müsse, wenn er nicht selbst Gefahr laufen wolle, von ihm getötet zu werden. Nun erklärt man die Anwesenheit meiner Klienten auf dem Schauplatz des Mordes damit, dass der Selbsterhaltungstrieb sie veranlasst habe, heimlich dorthin zu gehen und den Gegner des Grafen Luigi niederzustoßen, um ihr eigenes Leben zu schützen. Warum sind sie dann aber nach vollbrachter Tat nicht entflohen? Frau Pratt hatte den Hilferuf nicht gehört, sie erwachte erst mehrere Minuten später. Es verging also immerhin einige Zeit, bis sie in das Zimmer gestürzt kam. Dort standen die beiden Männer und machten keinen Versuch zu entfliehen. Waren sie schuldig, so hätten sie schon die Flucht ergriffen, ehe noch Frau Pratt die Treppe herunterkam. Was war aus ihrem Selbsterhaltungstrieb geworden, der stark genug sein sollte, um sie zu bewegen, den unbewaffneten alten Mann meuchlings zu töten? Ließ er sie jetzt im Stich, da sie ihn am nötigsten brauchten? Wäre irgendeiner von uns etwa an Ort und Stelle geblieben? Wem könnte man wohl eine solche Torheit zutrauen? Als eine sehr wichtige Tatsache gilt ferner, dass die Angeklagten eine hohe Belohnung für die Wiedererlangung des Dolchmessers ausgesetzt haben, mit dem der Mord verübt wurde. Es fand sich aber niemand, um die Belohnung zu fordern, und das sah man als einen Indizienbeweis an, dass der angebliche Diebstahl überhaupt nur Lug und Trug gewesen sei. Dazu kam noch der merkwürdige prophetische Ausspruch des Verstorbenen in Bezug auf das Messer, sowie dessen Wiederauftauchen in dem verhängnisvollen Zimmer, wo man außer dem Eigentümer des Messers und seinem Bruder niemand bei der Leiche des Ermordeten fand. Alle diese Umstände bilden eine ineinandergreifende Kette von Beweisen, durch welche das Verbrechen unwiderleglich den beiden unglücklichen Fremdlingen zur Last gelegt wird. Ich aber bin bereit, den Zeugeneid darauf zu leisten, dass auch für die Ergreifung des Diebes eine hohe Belohnung zugesagt worden ist, aber nicht durch die Zeitung, sondern insgeheim. Diese Tatsache wurde unklugerweise erwähnt oder wenigstens stillschweigend zugegeben, wo Vorsicht unnötig schien und doch vielleicht geboten war. Der Dieb kann selber zugegen gewesen sein. Tom Driscoll hatte den Redner angesehen, jetzt senkte er aber den Blick. Natürlich musste er in diesem Fall das Messer behalten, er konnte es weder zum Verkauf anbieten noch zum Pfandleiher tragen. Viele Anwesende nickten zustimmend, um zu verstehen zu geben, dass sie dies für einen guten Schachzug hielten. Ich werde ferner den Geschworenen zu beweisen suchen, dass wenige Minuten, ehe die Angeklagten Herrn Driscolls Zimmer betraten, schon jemand darin gewesen ist. Dies verursachte große Erregung, alle Köpfe im Gerichtssaal fuhren in die Höhe, die Aufmerksamkeit war ungeteilt. Im Notfall will ich durch das Zeugnis der drei Fräulein Clarkson erhärten, dass sie einer verschleierten Person begegnet sind, anscheinend einer Frau, die wenige Minuten, nachdem der Hilfeschrei gehört wurde, zum hinteren Hoftor hinausging. Es war aber keine Frau, sondern ein Mann in Weiberkleidern. Abermaliges Aufsehen. Wilson schaute nach Tom hin, als er diesen Schuss ins Blaue wagte, um sich von der Wirkung zu überzeugen. Er war zufrieden mit dem Erfolg. Es ist richtig, dachte er. Er fühlt sich getroffen. Der Mann hatte in dem Hause stehlen wollen, nicht einen Mord begehen. Zwar war der eiserne Schrank nicht aufgebrochen, aber der Geldkasten mit $3,000 stand auf dem Tisch. Möglich, dass der Dieb sich im Hause verborgen hatte, dass er die Gewohnheit des Richters kannte, am Abend den Inhalt des Kastens zu zählen und seine Rechnungen zu ordnen. Falls Herr Driscoll das zu tun pflegte, worüber ich keine Gewissheit habe. Vielleicht versuchte er sich des Kastens zu bemächtigen, während der Eigentümer schlief, machte aber Lärm, wurde ergriffen und konnte sich nur mit Hilfe des Dolches befreien. Die Beute musste er aber im Stiche lassen und fliehen, weil er Leute kommen hörte. Dies ist meine Auffassung der Sache und ich wende mich nun zu den Beweismitteln, durch die ich versuchen werde, sie von der Richtigkeit meiner Behauptung zu überzeugen. Wilson nahm einige von den Glasplättchen zur Hand. Als die Zuhörer diese allbekannten Wahrzeichen der früheren kindischen Spielerei und Torheit des Querkopfs erblickten, wich das gespannte, feierliche Interesse aus ihren Zügen und ein lautes, herzerfrischendes Gelächter schallte durch den Saal. Auch Tom raffte sich auf und nahm teil an dem Spaß, aber Wilson ließ sich anscheinend nicht beirren. Er ordnete seine Protokolle vor sich auf dem Tisch und sagte: »Ich bitte den Gerichtshof, mir noch einige vorläufige Bemerkungen über das Beweismaterial zu erlauben, das ich vorzulegen beabsichtige und dessen Echtheit ich beschwören will. Ein jeder Mensch besitzt von der Wiege bis zum Grabe gewisse körperliche Merkmale, die sich niemals verändern, an denen man ihn jederzeit zu erkennen vermag. Und zwar mit untrüglicher Sicherheit, ohne den geringsten Zweifel. Diese Kennzeichen sind ihm als Stempel aufgedrückt, sie bilden sozusagen seine physiologische Marke und eigenhändige Unterschrift, die weder gefälscht noch verstellt werden kann und sich nicht verbergen lässt. Auch der Zahn der Zeit zerstört sie nicht, und sie sind keiner Wandlung unterworfen. Ich rede hier nicht etwa von den Zügen des Gesichts, die sich oft im Alter bis zur Unkenntlichkeit verändern, auch nicht vom Haar, das ausfallen kann, nicht von der Gestalt und Größe, denn darin gibt es Doppelgänger, während jene Kennzeichen jedem Menschen eigentümlich sind und sich bei keinem der Millionen, die den Erdballbevölkerung zum zweiten Mal vorfinden. Jetzt horchten die Anwesenden wieder hoch auf. Die Merkmale, welche ich meine, bestehen in den feinen Linien oder Furchen, welche die Natur auf der inneren Hand des Menschen und den Sohlen seiner Füße zeichnet. Wenn Sie Ihre Fingerspitzen betrachten wollen, so werden Sie, falls Sie scharfe Augen haben, erkennen, dass diese zarten Wellenlinien dicht beisammen liegen und verschiedene, deutlich wahrnehmbare Muster bilden, Bogen, Kreise, Winkel, Krümmungen und dergleichen, und dass kein Finger darin dem anderen gleicht. Jedermann im Saal hielt jetzt die Hand in die Höhe, bog den Kopf zur Seite und betrachtete aufmerksam seine Fingerspitzen. Hier und dort hörte man jemand verwundert flüstern. »Wirklich, er hat recht. Das ist mir noch nie aufgefallen.« Die Muster der rechten Hand sind verschieden von denen der linken. Es fallen Ausrufe wie »Jawohl, das trifft auch zu.« Prüfen Sie jeden Finger einzeln. Ihre Muster unterscheiden sich von denen Ihres Nachbars. Im ganzen Saal wurden Vergleiche angestellt. Selbst der Richter und die Geschworenen vertieften sich in diese seltsame Beschäftigung. Auch bei einem Zwilling unterscheidet sich die rechte von der linken. Die Muster sind bei dem einen Zwilling anders als bei seinem Bruder. Die Geschworenen werden sich überzeugen, dass diese Regel auch bei den Angeklagten ihre Bestätigung findet. Sogleich nahm man die Untersuchung mit den Händen der Zwillinge vor. Man sagt oft, es gibt Zwillinge, die sich so aufs Haar gleichen, dass ihre eigenen Eltern sie nicht unterscheiden können, wenn sie übereingekleidet gehen. Aber noch nie ist ein Zwilling auf Erden geboren worden, der nicht von der Geburt bis zum Grabe das sicherste Zeichen seiner Eigenart in dieser wunderbaren und geheimnisvollen Urschrift besessen hätte. Wer das einmal weiß, den kann der andere Zwilling nicht betrügen, wenn er sich vor seinem Bruder ausgeben will. Wilson hielt jetzt inne und stand schweigend da. Wenn das ein Redner tut, so fesselt er die Aufmerksamkeit unwiderstehlich. Die Stille verkündet, dass etwas Wichtiges bevorsteht. Alle Hände und Fingerspitzen senken sich, gebückte Gestalten richteten sich in die Höhe, die Köpfe reckten sich, jedes Auge war auf Wilsons Gesicht geheftet. Er wartete noch ein paar Sekunden, um der Wirkung des Zauberbands sicher zu sein. Dann, als er in dem lautlosen Schweigen das Ticken der Uhr an der Wand vernahm, fasste er den indischen Dolch bei der Klinge, hielt ihn empor, dass alle Anwesenden die dunklen Flecken auf dem Elfenbeingriff sehen konnten, und sagte mit ruhiger, leidenschaftsloser Stimme: »Auf diesem Schaft steht die Urschrift des Mörders mit dem Blut des harmlosen und hilflosen alten Mannes geschrieben, der euch wohlwollte und für den eure Herzen schlugen. Es gibt nur einen Menschen auf Erden, dessen Hand das Ebenbild dieses blutigen Zeichens trägt.« Er schwieg und sah nach dem Pendel der Uhr, der sich hin und her bewegte. »Und so Gott will, wird er hier im Saal vor Ihnen erscheinen, ehe noch die Mittagsstunde schlägt.« Betäubt, verwirrt und halb unbewusst erhob sich ein Teil der Menge, als erwarteten sie, den Mörder zur Tür hereintreten zu sehen. Allerlei Ausrufe schwirrten durch die Luft. »Ruhe im Gerichtssaal! Hinsetzen!« ermahnte der Sheriff. Man gehorchte und die Ordnung ward wiederhergestellt. Wilson blickte verstohlen zu Tom hinüber. »Alle Welt hat Mitleid mit ihm«, dachte er. »Man sieht ihm jetzt das Elend und die Drangsal an. Die Leute sagen sich, dass es eine schwere Prüfung für einen jungen Menschen ist, seinen Wohltäter auf so grausame Weise verloren zu haben. Darin gebe ich Ihnen ganz recht.« Er fuhr jetzt in seiner Rede fort. »Über 20 Jahre lang habe ich mich während meiner erzwungenen Muße damit ergötzt, diese seltsamen, unvertilgbaren Kennzeichen in hiesiger Stadt zu sammeln. Bei mir zu Hause habe ich deren 100 und Aberhundert aufbewahrt. Jeder Abdruck ist mit Namen und Datum versehen, die nicht etwa am nächsten Tage oder in der nächsten Stunde beigefügt wurden, sondern unmittelbar nach der Aufnahme. Alles, was ich jetzt sage, nehme ich auf meinen Zeugeneid. Ich besitze die Fingerabdrücke des Richters, seiner Beisitzer und sämtlicher Geschworenen. In diesem ganzen Saal ist kaum ein Mensch, sei er weißer oder farbiger, dessen Urschrift ich nicht vorzeigen könnte. Mag sich einer auch noch so sehr verstellen, ich würde doch immer imstande sein, ihn aus allen Mitmenschen herauszufinden und Gewissheit über seine Persönlichkeit zu erlangen. Und wenn er und ich 100 Jahre alt werden sollten, so kann ich das allezeit so gut tun wie heute.« Das Interesse der Versammlung wuchs zusehends. »Ich habe mehrere dieser Abdrücke so genau studiert, dass sie mir ebenso geläufig sind wie dem Bankkassier die Unterschrift seines ältesten Deponenten. Ich möchte jetzt einige von den Herren, darunter die Angeklagten, ersuchen, während ich ihnen den Rücken zukehre, sich durch das Haar zu fahren und dann ihre Finger einzeln auf eine der Fensterscheiben neben der Geschworenenbank zu drücken. Dies Experiment bitte ich zu wiederholen, aber auf einer anderen Scheibe und in ganz anderer Anordnung, doch so, dass sich die Fingerabdrücke der Angeklagten wieder darunter befinden. Es wäre immerhin möglich, dass man durch einen ganz besonderen Zufall einmal mit bloßem Raten die richtigen Abdrücke herausfindet. Deshalb möchte ich eine doppelte Probe bestehen.« Er drehte sich nach der Wand und die beiden Fensterscheiben bedeckten sich rasch mit länglichen, von schwachen Linien durchzogenen Flecken, die jedoch nur denjenigen sichtbar waren, welche sie gegen einen dunklen Hintergrund sahen, zum Beispiel gegen die belaubten Bäume draußen. Nun rief man Wilson, er ging zum Fenster und stellte seine Untersuchung an. Hierauf sagte er: »Dies ist Graf Luigis rechte Hand. Dort unten, drei Abdrücke tiefer, ist seine linke. Hier ist Graf Angelos rechte, da drüben seine linke. Jetzt die andere Scheibe. Hier und hier sind Graf Luigis Abdrücke. Und dies und das sind die seines Bruders.« Er wandte sich um. War es richtig? Ein donnerndes Beifallklatschen gab ihm Antwort. »Das schreibt wirklich ans Wunderbare«, sagte der Vorsitzende. Wilson trat wieder ans Fenster. »Hier«, sagte er mit dem Finger darauf deutend, »ist die Hand des Friedensrichters Robinson. Beifall. Dieser Abdruck stammt vom Konstabler Blake. Beifall. Jener dort vom Geschworenen Mason. Beifall. Der drüben vom Sheriff. Beifall. Die anderen kann ich jetzt nicht nennen, aber ich habe sie alle zu Hause mit Namen und Datum und könnte sie aus meiner Sammlung herausfinden.« Unter stürmischen Beifallrufen begab er sich wieder an seinen Platz. Der Sheriff stellte schnell die Ruhe her und befahl den Leuten, sich zu setzen, denn alle waren aufgestanden und hatten sich nach Kräften bemüht, etwas zu sehen zu bekommen. Die Richter, die Geschworenen, der Sheriff und alle übrigen waren bis jetzt zu sehr mit Wilsons merkwürdiger Leistung beschäftigt gewesen, um auf die Ordnung im Gerichtssaal zu achten. »Und jetzt«, fuhr Wilson fort, »habe ich hier die Abdrücke zweier Kinder in zehnfacher Vergrößerung, so dass jeder, der Augen hat, auf den ersten Blick den Unterschied der Zeichnung erkennen kann. Wir wollen die Kinder A und B nennen. Hier ist A's Abdruck im Alter von 5 Monaten und hier wieder von 7 Monaten. Tom schrak zusammen. Sie sind einander ganz gleich, wie Sie sehen. Hier ist B's Hand von 5 und hier von 7 Monaten. Beide stimmen genau überein, sind aber von A's Muster ganz verschieden, wie Sie bemerken werden. Für jetzt lege ich die Blätter beiseite und komme später darauf zurück. Die zwei Zeichnungen, welche ich Ihnen nunmehr vorlege, sind die 10-fach vergrößerten Fingerabdrücke der beiden Männer, welche angeklagt sind, den Richter Driscoll ermordet zu haben. Die Vergrößerung ist von mir gestern Abend gemacht worden, das will ich eidlich beschwören. Nun fordere ich die Geschworenen auf, sie mit den Abdrücken auf den Fensterscheiben zu vergleichen, welche von den Angeklagten herrühren, und dem Gerichtshof zu sagen, ob sie sich von jenen unterscheiden. Er reichte dem Obmann ein sehr starkes Vergrößerungsglas. Ein Geschworener nach dem anderen nahm das Pappblatt und das Glas zur Hand und stellte den Vergleich an. Dann sagte der Obmann zum Richter, »Wir stimmen alle überein, dass kein Unterschied besteht.« »Legen Sie bitte jetzt jenes Blatt beiseite«, sagte Wilson zu dem Obmann. »Stattdessen nehmen Sie dieses hier, vergleichen Sie es sorgfältig durch das Vergrößerungsglas mit den blutigen Spuren auf dem Messergriff und teilen Sie das Ergebnis dem Gerichtshof mit.« Die Geschworenen taten nach seiner Anweisung und ihr Bericht lautete, »Wir finden, dass beide vollkommen übereinstimmen.« Nun wandte sich Wilson an den öffentlichen Ankläger, und es lag eine gewisse Feierlichkeit im Ton seiner Stimme, als er sagte, »Ich erlaube mir, den Hohen Gerichtshof daran zu erinnern, dass die Anklage mit dem größten Nachdruck behauptet hat, die blutigen Spuren auf dem Elfenbeingriff stammten von dem Mörder des Richters Driscoll her. Wir haben uns vorhin mit dieser Behauptung einverstanden erklärt und tun es noch. Ich bitte die Geschworenen, die Fingerabdrücke der Angeklagten mit den Spuren zu vergleichen, die der Mörder zurückgelassen hat.« Der Vergleich begann. Im Saal herrschte atemlose Stille. Jeder Laut, jede Bewegung hatte aufgehört. Alle verharrten in gespanntester Erwartung. Und als man endlich die Worte vernahm, »Es besteht nicht einmal eine Ähnlichkeit zwischen beiden«, da brach ein donnernder Beifall los. Die ganze Versammlung erhob sich. Doch fügte sie sich bald wieder an dem Ordnungsruf. Tom veränderte seine Stellung fortwährend, konnte aber auf keine Weise zur Ruhe kommen. Seine Unbehaglichkeit wuchs von Minute zu Minute. Als Wilson der allgemeinen Aufmerksamkeit wieder sicher war, sagte er, auf die Zwillinge deutend mit ernster Stimme, »Diese Männer sind unschuldig. Wir haben nichts mehr mit ihnen zu schaffen.« Der erneute Beifall wurde schleunigst unterdrückt. »Unsere Aufgabe ist jetzt, den Schuldigen zu entdecken.« Toms Augen traten aus ihren Höhlen. Es war wirklich ein qualvoller Tag für den trauernden Neffen. Jedermann beklagte ihn. »Ich kehre nun zu den Fingerabdrücken der Kinder A und B zurück und frage die Geschworenen, ob die vergrößerten Ansichten aus A's 5. und 7. Monat übereinstimmen.« »Vollkommen«, versetzte der Obmann. »Dann nehmen Sie dieses Blatt, das, wie die Aufschrift sagt, aus A's 8. Monat stammt. Ist es den beiden anderen völlig gleich?« »Nein, der Unterschied ist groß«, lautete die verwunderte Antwort. »Sie haben ganz recht. Und wie steht es mit den beiden Abdrücken von B aus dem 5. und 7. Monat? Stimmen Sie überein?« »Ja, vollkommen. Hier ist B's 3. Blatt aus dem 8. Monat. Stimmt das zu B's anderen beiden Abdrücken?« »Ganz und gar nicht.« »Können Sie sich denken, woher diese merkwürdige Verschiedenheit stammt? Ich will sie Ihnen erklären. Aus einem uns unbekannten Beweggrund, vermutlich in selbstsüchtiger Absicht, hat jemand diese beiden Kinder in der Wiege vertauscht.« Dies verursachte natürlich ein ungeheures Aufsehen. Roxana staunte über Wilsons Scharfsinn, doch fürchtete sie nichts. Es war etwas anderes, den Tausch zu erraten, als den Urheber desselben ausfindig zu machen. Unmögliches konnte der Querkopf doch nicht ausrichten, trotz seiner wunderbaren Klugheit. Wie sollte er ihr etwas anhaben? Sie fühlte sich ganz sicher und lächelte insgeheim. Im Alter zwischen 7 und 8 Monaten wurden die beiden Kinder in der Wiege vertauscht, wiederholte Wilson. Er machte wieder eine seiner wirkungsvollen Pausen und fuhr dann fort. und die Person, welche das getan hat, befindet sich hier im Gerichtssaal. Roxys Herz stand still. Ein Schauer der Erregung durchzitterte die Versammlung. Die Blicke der Menge irrten umher, als suchten sie nach der unbekannten Persönlichkeit. Tom hielt sich kaum aufrecht. Alle Lebenskraft schien von ihm gewichen. A nahm B's Wiege im Kinderzimmer ein. B wurde in die Küche verbannt und zu einem Sklaven und Neger gemacht. Große Aufregung und zorniges Stimmengewirr. Aber noch ehe eine Viertelstunde vergeht, wird er als freier Weißer vor uns stehen. Schallender Beifall und Ordnungsrufe. Von seinem 7. Monat bis zum heutigen Tage hat A seinen widerrechtlichen Besitz behauptet. Auch in meiner Sammlung von Abdrücken trägt er B's Namen. Hier ist eine vergrößerte Aufnahme aus seinem 12. Jahr. Sie soll jetzt mit der Blutspur auf dem Griff des Dolchmessers verglichen werden. Stimmen beide überein? Der Obmann antwortete: Aufs Allergenaueste. Der ermordete York Driscoll war der großmütigste und gütigste Mann. Er war mein Freund und jedermann liebte ihn, sagte Wilson in feierlichem Ton. Sein Mörder sitzt mitten unter uns. Stehe auf, Valet de Chambre, du Neger und Sklave, den man fälschlich Thomas à Becket Driscoll genannt hat. Tritt her und lass uns hier auf dem Fenster den Abdruck deiner Fingerspitzen sehen, der dich an den Galgen bringen soll. Tom wandte sein aschbleiches Gesicht flehend nach dem Redner hin, bewegte die blutlosen Lippen, ohne einen Laut hervorzubringen, und sank dann bewusstlos zu Boden. Es bedarf keines Beweises mehr. Er hat seine Schuld eingestanden, sagte Wilson, während die Menge von Scheu und Gram erfüllt schweigend verharrte. Roxy schlug ihre Hände vors Gesicht, fiel auf die Knie und stammelte schluchzend die Worte. »Herr Gott, hab Erbarmen mit mir! Ich bin eine arme, elende Sünderin!« Die Uhr schlug 12. Die Gerichtssitzung ward aufgehoben. Den neuen Gefangenen führte man gefesselt ab. Ende von Abschnitt 22.